Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Und auf Radio Korax in Halle und beim FSK in Hamburg. Ich begrüße euch zu dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Wir wollen uns heute mit einer Neuerscheinung beschäftigen. Im Verlag Koch und Heckler ist gerade ein kleines Büchlein erschienen, das die letzten Briefe des absurden Literaten Samuel Süßmost enthält. Meines Erachtens sind diese Briefe ziemlich interessante literarische Zeugnisse und ich möchte diese vier Briefe in dieser Sendung vortragen. Dazu möchte ich auch eine kleine biografische Einleitung geben. Zuvor hört ihr aber etwas Musik, nämlich einen Song von der Band Krang, und zwar ein Lied von deren EP Soma. Krang wird das inhaltliche Programm dieser Sendung heute auch weiter musikalisch umrahmen. Und damit begrüßt euch herzlich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Samuel Süßmost, um den es in der heutigen Sendung gehen soll, der ist im Spätsommer 1846 in Langweid am Lech bei Augsburg geboren worden. Er war ein Sohn eines kleinbürgerlichen Beamten und einer Gouvernante und ist in sicheren, wenn auch bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Im Alter von 10 Jahren ist seine Mutter, zu der er eine sehr enge Bindung gehabt hat, an Cholera gestorben und er hat in den Folgejahren sehr unter der Prügelpädagogik seines Vaters und seiner Stiefmutter gelitten. In seiner Kindheit hat ihn zudem ein weiterer Schicksalsschlag ereilt. Er litt an Knochenfraß im Unterkiefer, einer Krankheit, die lange nicht richtig erkannt worden ist und die falsch behandelt worden ist. Und nach einer letztlich erfolgreichen Operation war Samuel Süßmost dann im Gesicht entstellt. Unter den Blicken und Hänseleien seiner Altersgenossen hat Süßmost lange gelitten. Nachdem er mit 13 Jahren wegen Ungehorsam und Sittenwidrigkeit von der Schule geflogen war, machte er eine Ausbildung zum Hutmacher. Er hat da unter harten Bedingungen gearbeitet und hat während dieser Zeit körperlich und seelisch sehr gelitten. Nach dieser beschwerlichen Lehrzeit begann er im Jahr 1863 als Wandergeselle durch Deutschland, Ungarn und die Schweiz zu reisen. Als er dann wieder in Ungarn war, hat er sich dort einer freigeistigen Sekte angeschlossen, die mit einem Wandertheater über die Ukraine und Russland bis zum Kaukasus gezogen ist. Dort verliert sich die Spur von Samuel Süßmost für eine Weile und unter welchen Bedingungen er dann 1869 wieder nach Augsburg zurückgekehrt ist, das ist den Biografen bisher nicht bekannt geworden. Es wird vermutet, dass er in dieser Zeit in Kontakt mit volkstümlicher Literatur aus Russland und Georgien in Verbindung gekommen ist. Wahrscheinlich stammt aus dieser Zeit auch sein erster Romanentwurf, der ein Fragment geblieben ist, und einzelne Gedichte von Süßmost. Als er 1869 in Augsburg aufgeschlagen ist, befand sich die dortige Arbeiterbewegung auf einem organisatorischen Höhepunkt. Süßmost hat eine gewisse Sympathie zur Arbeiterbewegung gehegt und der hat immer wieder an Veranstaltungen diverser Arbeiterbildungsvereine und an Handwerkerversammlungen teilgenommen. Allerdings ist er stets in einer gewissen Distanz zur Arbeiterbewegung geblieben, wie ihm auch umgekehrt innerhalb der Arbeiterbewegung stets mit einem gewissen Misstrauen begegnet wurde. Das mag insbesondere daher rühren, dass Süßmost in Diskussionen der Arbeiterbildungsvereine in der Region immer wieder einen nihilistischen, misanthropischen Standpunkt vertreten hat, sehr vehement vertreten hat und auch daher, dass er oft ungefragt absurde Texte von sich vorgetragen hat, die nicht sehr auf Widerhall gestoßen sind. Es kam allerdings auch nicht zum Bruch mit der Arbeiterbewegung. Mit den Sozialistengesetzen von 1878 ist Süßmost dann seine eigenen Wege gegangen. Er hat dann auch nicht mehr die Veranstaltungen der Arbeiterbildungsvereine besucht. Nach einer erneuten Wanderzeit durch Osteuropa hat sich Süßmost dann in der Schweiz niedergelassen. Dort ist er dann im Jahr 1906 unter ungeklärten Bedingungen gestorben. Johann Süßmost hat nur wenige literarische Texte hinterlassen, eine Handvoll Gedichte, einige Aufzeichnungen und ein Fragment gebliebener Roman. Diese Texte zeichnen sich durch große Düsterkeit aus, wie überhaupt Süßmost von seinen Zeitgenossen als düstere Gestalt beschrieben worden ist. Und man kann sagen, dass Samuel Süßmost durchaus ein Vorreiter gewesen ist, dass er eigentlich so eine Art Vorläufer der absurden Literatur gewesen ist und in einem Stil geschrieben hat, der für diese Zeit eigentlich einzigartig und ziemlich unüblich gewesen ist. Seine Texte haben erst durch Tristan Tzara dann wieder eine gewisse Bekanntheit erlangt. Tristan Tzara, der ist durch Zufall auf die nie veröffentlichten Texte von Süßmost gestoßen und er hat Süßmost dann als Vorläufer der Dadaisten bezeichnet. Erst im Zuge des wiederaufkommenden Dada-Hypes in den 70er Jahren in Westdeutschland und im Zuge der Avantgarde-Forschung hat Süßmost die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen. Allerdings sind seine Texte bisher nur in einem philologischen Forschungsband über Tristan Tzara erschienen. Die Briefe von Samuel Süßmost, die sind jetzt kürzlich erst entdeckt worden und im Verlag Koch und Heckler sind sie in einer limitierten Liebhaberausgabe erschienen. Die Adressaten dieser 3,5 Briefe, die sind unbekannt und es wird vermutet, dass Süßmost sie in einer manischen Phase kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Es ist nicht klar, ob diese Adressaten tatsächlich existiert haben oder ob es fiktive Adressaten sind und diese Briefe sind auch nicht mit einem Datum versehen. Literarisch stehen diese Briefe seinen übrigen Texten in nichts nach und ich möchte diese Briefe hier auch für sich sprechen lassen und hier in der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge nach einer kurzen Musikpause dann vortragen. Thank you. Liebe Lilly, ich versuche nun schon seit längerer Zeit, mich in ein künstliches Fieber zu versetzen und alle meine Empfindungen auf einen Zustand höchster Gleichgültigkeit und primitiven Stumpfsinns herunterzubringen, um so endlich eine Botschaft aus den Gefilden der Geschichtslosigkeit und des Unbestimmten empfangen zu können. Doch was ich auch tue, so sehr ich mich auch bemühe, es will mir nicht gelingen, jene Sphären zu erreichen, die den Schwachsinnigen vorbehalten zu sein scheinen. Stets schleicht sich eine Bedeutung in die abwegigsten Gedanken ein, und ich verfluche die Psychoanalyse, die sich bis in die leisesten Regungen jedes Ahnungslosen hinein verallgemeinert zu haben scheint. Das ist aber ein Paradox. Was ist das für eine Analyse, die im Analysierten stets nur den ideellen Allgemeinanalysten aufzufinden vermag? Neulich zum Beispiel glaubte ich jenem Zustand des glücklichen Stumpfsinns, des sicheren Entrücktseins besonders nahe zu sein. Ich hatte mich, verlaust und verwahrlost wie ich war, an die torfige Quelle eines stinkenden Rinnsals gebettet. Es war ein Augenblick, in dem ich alle meine Vorhaben und Ziele schon hatte fahren lassen und mich ohne einen Hintergedanken schon dem beiläufigen Vergehen übergeben hatte. Da war es, als ob sich eine Verkrustung im hinteren Teil meines Gehirns lösen würde und das Wundsekret einen unbeabsichtigten Gedankenfluss freigab. Samuel, der Tischler, begann seinen Tag mit einem deftigen Schlag in das Gesicht seines Gesellen. Dieser nahm die freundliche Geste hin, musste aber kurz vor die Tür treten, um einen klaren Kopf für das Tagwerk zu bekommen. Allerdings stürzte er über ein achtlos liegen gelassenes Stück Unrat und brach sich am Bordstein das Genick. Nun geriet Bewegung in die Szenerie. Menschen aus allen Gegenden der Welt eilten herbei und begafften den seltsam gekrümmten Leichnam des tollpatschigen Gesellen. Dieser Auflauf an Menschen stellte sich nun jedoch für die Ordnungsmacht als einen Unruhefaktor dar und das Volk, das doch sonst nichts zu sehen geboten bekommt, wurde von den Schergen des Systems auseinandergetrieben. Allerdings wollte sich das Volk damit nicht zufrieden geben und gründete einen Veteranenverband der Augenzeugen. Dieser errichtete am Ort des Vorfalls einen Gedenkstein, auf dem geschrieben stand: Wohl denen, die in unserer gedankenvollen Welt noch dazu in der Lage sind, sich an einem primitiven Stoß zu erfreuen. Und schon war ich wieder am Ausgangspunkt meiner Suche. Siehst du, was ich meine? Ich hatte mich auf die Suche nach etwas begeben, und in dem Moment, in dem ich unverhofft eine Spur gefunden geglaubt gehabt zu haben, führte mich das Rinnsal meiner Gedanken bloß zur Formulierung meines Begehrens zurück, ohne dass sich das nebelhafte Ziel auf irgendeine Weise in genaueren Umrissen gezeigt hätte. Seither irre ich in den dunkelsten Gefilden der Stadt herum und versuche, diesem verfluchten Gedankenkreis zu entkommen. Doch nirgends eröffnet sich ein Ausweg. Bitte schreibe mir schnell, wenn du von außen möglicherweise eine Tür zum Ungewissen erkennen kannst. Hoffnungslos, Samuel. Liebe Helene, einmal angenommen, eine stinkende Kröte würde sich auf den Weg machen, um das Gehöft eines wichtigen Regierungsbeamten zu besuchen, um dort die Einrichtungsgegenstände mit ihrem widerlichen Sekret zu markieren, würde dies aber nicht völlig unvorbereitet tun, sondern hätte einen elegant formulierten Freibrief im Beutel ihrer garstigen Krötenhaut dabei. Der hauptsächliche Mangel der an der Akademie vertretenen Zoologie besteht darin, hartnäckig die Tatsache zu ignorieren, dass es sich bei Kröten tatsächlich um Beuteltiere handelt. hätte also den Freibrief eines wichtigen Demokraten dabei, mithilfe dessen sie ihr niederträchtiges Vorhaben zu verwirklichen erhofft. Was, liebe Helene, glaubst du, würde dann passieren? Ich will nicht verschweigen, dass es sich hierbei um eine rhetorische Frage handelt und dass ich wohl die gewisse Ahnung einer Antwort zu glauben habe. Um die Intention meines Schreibens zu verdeutlichen, möchte ich dich in einen Gedankengang einweihen, der mich seit einiger Zeit dazu verleitet, zu glauben, dass wir unsere bisherigen strategischen Erwägungen vollkommen umkrempeln müssen. Es kommt nämlich meines Erachtens heute darauf an, unsere Herzen der niederträchtigsten Bosheit zu öffnen und das Verbrechen zu derjenigen historischen Würde zu verhelfen, die ihm zweifellos zusteht. Um evident zu machen, dass dies zweifellos wahr ist, möchte ich hier eine kleine Erzählung wiedergeben, die mir während meiner Reisen durch den Kaukasus zu Ohren gekommen ist. Georg der Weber begann einst den Tag mit einer freundlichen Geste. Völlig ins Ungewisse hinein und ohne bestimmten Adressaten gab er ein Zeichen gütiger Liebe von sich. Als er am Abend im Restaurant saß, hatte er diese Abwandlung beinahe kindlichen Gemüts schon wieder fast vergessen. Da stieg sein Tischnachbar auf das Buffet, entblößte sich und zuckte hektisch in einem Tanz obszöner Gesten. Das ganze Restaurant brach in schallendes, gemeines Gelächter aus, machte sich über den Verrückten her und legte ihn anschließend zu den Küchenabfällen. Von diesem Tag an hat Georg der Weber kein einziges Tuch mehr gewebt. Nun siehst du zweifellos, wie sich aus dieser kleinen Erzählung mit Eleganz eine feingliedrige, aber zielstrebige Stufenleiter historischer Notwendigkeit erhebt. Wir müssen nur das ergreifen und bejahen, was im gegenwärtigen Weltgeschehen ohnehin bereits, ganz ohne unser Zutun, zum Ausdruck kommt. Die Parole unseres Kampfes muss lauten: auf den Kopf und in den Magen, weil wir Menschenskinder sind. Um zu unserer stinkenden Kröte zurückzukommen: ihr Szenario eröffnet uns die Sicherheit, um am Ende unserer Selbstaufopferung und aller notwendigen Entsagungen als Einzige und Einzelne die Sphäre jener Harmonie betreten zu können und empfänglich für sie zu sein, die inmitten des Streits und der Niedertracht erklingen wird. Ich hoffe, dass du mit der neuen Linie einverstanden bist und erwarte als treuer Genosse weitere Instruktionen per Brief. Aufrichtig grüßt Samuel. Lieber David, es ist nun schon einige Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal begegnet sind. Ich muss oft an deine Worte denken und es ist mir, als ob mir deine vage Gestalt von Zeit zu Zeit immer wieder in meinen Träumen begegnet. Nicht, dass ich großen Wert auf solcherlei Sentimentalitäten legen würde. Es kommt doch heute mehr denn je darauf an, sich stumpf und gleichgültig zu machen, um den Zielen und Anforderungen unserer Mission genügen zu können, und du weißt, dass ich zu einem der größten und entschiedensten Parteigänger dieser Schule der neuen Gemeinheit gehöre. Aber die Erinnerung an deine Stimme und an deine Gesten brachte mich dazu, dich nach einem Rat zu fragen. Als ich mich vor wenigen Tagen bei einem meiner ziellosen Streifzüge an einen nassen Felsen kauerte, um kurz innezuhalten, um das Leben in seiner Kälte und Widerwärtigkeit als schauerlichen Luftzug unter meinem verschlissenen Hemd in aller Klarheit spüren zu können, da geriet ich unwillkürlich in den Zustand einer Meditation. Folgender Gedankenfluss hatte sich zwischen meinen Gehirnschalen losgelöst und begann zu fließen. Fridjof der Schreiner begann seinen Tag mit einem leisen Fluch. Eine Bettwanze war über sein Gesicht gekrochen und er hatte sie nicht mehr zu fassen bekommen. Um sich nicht den Tag von solch einem Ungeziefer verderben zu lassen, entschloss er sich, das Tagwerk Tagwerk sein zu lassen und den Vormittag einem ausgedehnten Spaziergang zu widmen. Er wollte die Stadt durchqueren, um dann die Wiesenflur der Flutbecken des anliegenden Flusses zu durchqueren. Als er jedoch den Marktplatz überquerte, fiel ihm auf, dass er sein Gehör verloren hatte. Er konnte wohl das Treiben der Marktleute beobachten, doch von deren üblichen Geschwätz drang kein Laut an seine Ohren. Als der Wind den Maibaum bog, fiel ihm auf, dass er den Luftzug nicht auf seiner Haut verspüren konnte. Er hatte den Tastsinn verloren. Als er an der örtlichen Jauchegrube vorbeikam, vernahm seine Nase nichts und er hatte den Geruchssinn verloren. Er überprüfte seinen Geschmackssinn, indem er ein Bitterkraut am Wegesrand pflückte, doch seine Zunge verspürte nichts. Als er schließlich auf seine Armbanduhr schauen wollte, umgab ihn plötzlich finstere Nacht und er war blind geworden. Ihm blieb nichts übrig, als auf den Schemel zu steigen und sich an einem festen Strick zu erhängen. Die umstehende Menge verfiel in schallendes Gelächter und gab Applaus. Ich glaube nun, dass sich in dieser Gedankenausscheidung ein nicht unerhebliches Maß an Bedeutung verbirgt. Ich mache das ganze Fortkommen unserer Bewegung davon abhängig. Doch so sehr ich mich auch bemühe, so sehr ich mich zu konzentrieren versuche, ich vermag nicht dahinter zu kommen. Weil ich weiß, dass ich auf dich zählen kann, würde ich dich bitten, diesen Gedanken mit der neuen Methode aus Wien zu analysieren, von der ich gehört habe. Ich erwarte eine Antwort in wenigen Tagen. Bitte schicke mir auch Briefmarken mit, damit ich die Korrespondenz aufrechterhalten kann. Ich lebe am Existenzminimum und die örtliche Zentrale ist wie immer knausrig. Sie ahnt nicht, dass ich kurz vor der Lösung unserer Probleme stehe, die sich durch eine strategisch festgefahrene Lage ergeben haben. Es grüßt Samuel. Lieber Sebastian, ich möchte völlig unumwunden, ohne mich in unnötigen Abschweifungen zu verlieren, durch die mir unsere Zeit ohnehin geprägt zu sein scheinen und die mich stets zu Gedanken einer unvorstellbaren Bosheit führen, deren Wucht das ganze Uralgebirge mit einem Mal zerschmettern könnte, wenn ich es denn darauf ankommen lassen würde. Doch die Welt schlummert in Ahnungslosigkeit über die Potenz der Macht, die meinen schrecklichen Gliedern innewohnt und wie das Öl in einem Kugellager meine Adern durchfließt. Gleich zum Punkt kommen, um den es in diesem meinem Brief geht. Ich wende mich an dich mit der nachdrücklichen Bitte, unbedingt Stillschweigen zu bewahren über den Gedanken, den ich dir neulich kurz vor meiner Abfahrt eröffnet habe. Du weißt, dass ich stets die Position vertreten habe, dass unsere Bewegung mit aller Klarheit und Offenheit ihre Ziele in der Öffentlichkeit darlegen muss. Nur in diesem Fall halte ich Stillschweigen und eine gewisse Klandestinität für äußerst geboten. Denn als ich nach unserer letzten Zusammenkunft mich auf den Weg zurück in die Provinz befand, da ereilte mich folgender Traum. Es war einmal ein König mit Namen Mattia. Der hatte eine wunderschöne Tochter. Sie war so schön, dass sie sich in ihre eigene Schönheit verliebte und den ganzen Tag lang nur vor dem Spiegel saß und sich betrachtete. Sie verspürte keine Lust, irgendetwas zu tun. Ja, sie wusste gar nicht, was Arbeit ist. Als die Zeit herankam, dass sie heiraten sollte, ließ König Mattia im ganzen Lande verkünden, dass er seine Tochter dem zur Frau geben wolle, dem es gelingen würde, sie zur Arbeit zu bewegen. Dem Gemahl meiner Tochter gebe ich 3 Jahre Zeit, um diese Aufgabe zu lösen. Hat die Prinzessin dann nicht gelernt, was Arbeit ist? Soll er im Hungerturm sterben? Also sprach König Mattia. Es verstrichen mehrere Monate, ohne dass sich ein Freier meldete. Trotz ihrer Schönheit wollte keiner die Königstochter zur Frau haben. Alle kannten ihren Hochmut und fürchteten den Hungerturm. Der König sandte seine Höflinge durch das Land, um endlich einen Mann für seine Tochter zu finden. Sie waren lange herumgezogen und wollten unverrichteter Dinge an den Hofkönig Matthias zurückkehren, als sie einem Bauernburschen begegneten, der allein mit seinen 8 Ochsen den Acker pflügte. Sie beschlossen bei sich, dass er der richtige Freier sei und sagten ihm, er müsse mit ihnen in das Schloss zum König. Der Bauernbursche erschrak. Zum König? Doch was blieb ihm übrig, als den Höflingen zu folgen? So wurde er vor König Mattia geführt. Der musterte ihn. Da schau dir meine Tochter, die Prinzessin, an. Gefällt sie dir? Der Bursche betrachtete die Prinzessin, die neben dem König saß. Oh ja, Herr König, sie ist sehr schön. Dann vernimm meinen Willen. Ich gebe dir die Prinzessin zur Frau. In 3 Jahren werde ich nach euch sehen. Wenn du sie in dieser Zeit nicht jede Arbeit gelehrt hast, werfe ich dich in den Hungerturm und lasse dich einen elenden Tod sterben. Lange betrachtete der Bursche die Prinzessin. Ihre Schönheit bezauberte ihn. Ich will eure Tochter zur Frau nehmen, Herr König. Ich will sie die Arbeit lehren, sprach er endlich. Schon am nächsten Tage wurde die Hochzeit gefeiert. Es war ein prächtiges Fest, das 8 Tage und 8 Nächte währte. Am 9. Tage aber machte sich der Bauernbursche mit seiner jungen Frau auf den Weg nach Hause. König Mattia begleitete die Neuvermählten noch eine weite Wegstrecke, ehe er Abschied nahm von ihnen. In 3 Jahren komme ich, um zu sehen, ob du dein Versprechen gehalten hast, mein Freund. Finde ich dann meine Tochter noch immer vor dem Spiegel, untätig in ihr Bild versunken, werfe ich dich ohne Gnade in den Hungerturm. Als der Bursche nach Hause kam, verneigte sich seine Mutter vor der Prinzessin. Wer ist das schöne Mädchen an deiner Seite? Sie ist des Königs Tochter, meine Frau. Mein Vater hat mich mit deinem Sohn vermählt, damit er mich arbeiten lehre. 3 Jahre sind ihm gegeben. Vollbringt er es nicht, wird er am Hungerturm sterben. Die Mutter erschrak. Ihr wurde Angst um den Sohn. Niemals wird die schöne Prinzessin zur Arbeit taugen. Und der König wird dich in Eisen wegführen, Söhnchen. Weine nicht, Mutter, und höre, was ich dir sage. Wenn ich morgen die Ochsen einspanne, um den Acker zu bestellen, wird meine Frau in der Kammer vor dem Spiegel sitzen und ihre Schönheit bewundern. Störe sie nicht. Tu dein Tagwerk. Du darfst sie, bei meinem Leben, um keinen noch so kleinen Dienst bitten. Die Mutter wunderte sich sehr. Doch weil sie ihren Sohn liebte, tat sie so, wie er sie geheißen. Müde und hungrig kehrte der Bauernbursche abends vom Feld zurück. Die Mutter hatte das Abendbrot bereitet. Die 3 setzten sich um den gedeckten Tisch, von dem die Speisen appetitlich dufteten. »Wer hat heute gearbeitet, Mutter?« erkundigte sich der Bauernbursche, ehe die schöne Prinzessin dazu kam, einen der leckeren Bissen zu kosten. »Du, mein lieber Sohn, und ich.« »Wohlan. Wer gearbeitet hat, der soll auch essen.« Damit nahm er den Teller seiner Frau vom Tisch. Die Königstochter stand zornig auf und legte sich hungrig zu Bett. Bevor der Bauernbursche am nächsten Morgen hinausging, um mit seinen Ochsen das Feld zu pflügen, mahnte er die Mutter, »Störe meine Frau nicht, wenn sie in der Kammer vor ihrem Spiegelbild sitzt. Bei meinem Leben bitte sie um keinen Dienst.« Die Mutter tat, worum der Sohn sie gebeten. Mit der Dämmerung kehrte er zurück und setzte sich zu seiner schönen Frau an den Abendbrottisch. »Wer hat heute gearbeitet, Mutter?« »Du, mein lieber Sohn. Und ich?« »Wohlan. Wer gearbeitet hat, der soll auch essen.« Wieder nahm er den Teller seiner Frau vom Tisch und sie musste das 2. Mal hungrig zu Bett gehen. Kaum hatte der Bauernbursche am 3. Morgen das Haus verlassen, um seiner Arbeit nachzugehen, setzte sich die Prinzessin wie jeden Tag vor ihren Spiegel. »Meine Wangen, wie seid ihr bleich? Ihr Augensterne, wohin ist euer Glanz?« Die Königstochter weinte sehr über ihre verlorene Schönheit. Plötzlich war ihr, als hörte sie ganz in der Nähe etwas murren. Sie schluchzte. Und wieder murrte es. Sie hielt inne und gewahrte, dass es der Hunger war, der mit ihr grollte. Da hörte sie auf zu weinen. Und weil sie auch nicht mehr in den Spiegel sehen mochte, ging sie in die Küche zur Mutter. »Was begehrst du, Prinzessin?« »Mutter, gib mir etwas zu tun, damit ich nicht so unnütz herumsitze. Bitte.« Die Mutter wunderte sich nicht wenig. »Aber gern, liebe Tochter, aber gern. Wasch die Teller ab und spalte etwas Holz, damit wir das Essen kochen können.« Die Prinzessin tat, wie die Mutter sie geheißen.

Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, in der ich die letzten Briefe von Samuel Süßmost vorgetragen habe. Ich hoffe, dass ich euch für diesen umtriebigen Handwerkerliteraten begeistern konnte und hoffe, dass ihr zur nächsten Wutpilger-Sendung wieder einschaltet. Wutpilger Streifzüge gibt es überraschend und unverhofft auf Radio Lotte, bei Radio Korax und im FSK. Und damit verabschiedet sich hier am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Thank you. that clarity. Yeah, oh, and it's that clarity. Yo. Cause it's a rush that I feel in my veins, one I'm able to maintain with this wordplay each and every day. Some say it's a face, but I say it's a way of life, which is why when I grip the mic, I grip the mic tight. Looking at my shadow from under the street light, getting tired of the bullshit, talk is cheap. Yup, I meant it when I said it, cause cats nowadays are a little too hard-headed. Peeps ask, where is hip-hop to me? Rhythm, bass with the kick of poetry, coming in this culture as a female, just speaking with detail. Can't catch up to my patience when I shift this. Why I leave with no trace. What would reaction be without an action? What would gambling be without a passion? What would a painting be without the vision? What would a story be without the description? Just doing me, doing my thing, as I bring not your ordinary talent. Cause when I kick, I got balance, and what I live is what I give is logic. Take a look at my profile for my sense of style. Haven't felt this way in a while. Label myself as a G, but when I say G, I mean genuine feminine MC. Paul, yeah, G-A-V. Yo, never stopping cause it's my life. Nah, this ain't a dream, it's reality. With this masterful clarity, yeah. Not trying to get props, just an understanding. It's what I'm showing. You could pause, or keep it going, or keep it going. Music is for everybody, whether it's shit talking or just telling stories. But I'm about to unfold some shit untold. How do you walk away from a person when the emotion molds? Like, damn, man, the ball is in your court. If you miss a shot, walk away and be a good sport. And that's my motto. I'm not good at drama, so what's with the blotto? Shit, it's time to wake up. Regardless, if life is tough or surrounded by cats you don't trust, or peeps that just don't give a fuck. If you feel me, throw it up, drink it up. But my personal favorite, light it up. Yeah, never settle for less. It's in the progress, it's all a process. Even though it seems like a mess, just keep it up and feel the essence when I bless it. Smooth rhymes to make you wanna caress yourself. It's gambling, bitch. Who else would you put your girl next to me if she can't flip the scale? Not trying to be your buzzkill. Shit, I'm just being real. I'm not cocky, I'm convinced, check the difference. Feel the wind blowing as I rap in the circumference. Keep the joy burning and keep the flow going, and watch your mind open. Concept no teacher can teach, no preacher could preach. The only way to hear it is to hear it from me. G-A-V, pissing on MCs. Chicks hate me cause that man be throwing their chonies at me. Yo, mad cats say you have potential, others say I need to get better on the mental. Still gonna build my style, that's for sure. Still gonna keep these rhymes up top and pure. Cause when I hit it right, my soul blooms. And hold on to the feeling till it fills a room, And hold on to the feeling till it fills a room. I hold on to the feeling, yeah.